Dialog 20. Im Fotoladen. Dialog 20. At the photographer's. Guten Tag. Sie wünschen? Good morning. Can I help you? Ich brauche Batterien für diese Kamera. I need batteries for this camera. Würden Sie sie bitte einlegen? Could you replace them? Lassen Sie mich mal sehen. Well, let me see. Hier bitte. There you are. Sonst noch etwas? Anything else? Auch einen Film für diese Kamera. A film for this camera too. Würden Sie ihn bitte einlegen? Could you put it in, please? Einen Film für Farb-Dias? A film for color slides? Ja, bitte. Yes, please. Wie viel macht das? How much is it? Das macht 6,30. That's 6,30. Führen Sie auch Land- oder Straßenkarten? Do you sell maps or street maps as well? Leider nein. I'm sorry we don't. Nützliche Ausdrücke. Mein Fotoapparat funktioniert nicht richtig. My camera doesn't work properly. Meine Videokamera funktioniert nicht richtig. My video camera doesn't work properly. Mein Walkman funktioniert nicht richtig. My Walkman doesn't work properly.